بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، viele von uns wissen, dass La ilaha illallah 7 Bedingungen hat oder 8 Bedingungen. Manche sagen 7 Bedingungen und 2 Säulen, al-muhim. Aber viele vergessen auch, dass Muhammad Rasulullah, der zweite Teil der Shahada, auch Bedingungen hat. Und diese 4 Bedingungen werden wir diesmal besprechen. Und das sind 4 Stück. Erstes, ta'atuhu fima amar. Gehorchen in dem, was er befahl. Surah 3, Vers 132. Und gehorcht Allah und dem Gesandten, auf das sie Erbarmen finden möget. Also wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel befohlen hat, dass dies und das und das verpflichtend ist, dann müssen wir ihm auch gehorchen und es auch als Pflicht ansehen. Und nicht sagen, ja, das hat keinen, das hat für uns nichts zu sagen, was er sagt, Allah alleine genügt. Nein, auch Muhammad Rasulullah, was er befiehlt, müssen wir auch als Pflicht ansehen und dürfen es nicht als als nicht Teil der Scharia sehen, sozusagen. Der zweite Punkt ist وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرُ. Und an das glauben, was er sallallahu alaihi wasallam berichtet oder beziehungsweise über ihn berichtet wird. Authentisch natürlich. Surah 4, Vers 136. Oder ihr glaubt an Allah und seinen Gesandten. Das heißt, an seine Botschaft, an ihn, dass er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist, dass er ein Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam ist und so weiter. Yani. Also was, wenn er zum Beispiel sagt, dass er gestern im ersten Himmel war und er hat das gesagt, dann muss man daran glauben, an seine Botschaften glauben. Na, gehen wir zum dritten Punkt. Wajtinabu ma fi ma nahi anhu wa zajar. Und das Fernhalten von dem, was er verbat, und das Zurückhalten davor. Surah 59, Vers 7. Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Also wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies und jenes verbot, dann muss man das auch als verboten ansehen. Man kann doch nicht sagen, ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es zwar verboten, aber für mich ist es halal. Das geht ja nicht. Vierter Punkt. وَأَلَّا يَعْبُدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Und Allah nur nach seiner, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiner Scharia anzubeten. Surah 33, Vers 40. Mohammed ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Was heißt Siegel der Propheten? Dass er der Letzte ist. Dass er der Letzte der Gesandten ist. Und dass seine Scharia bis Yom al-Qiyamah gilt. Weil erstens, er wurde für die ganze Menschheit gesandt. Und zweitens, er ist der letzte Prophet. Deswegen seine Scharia gilt bis Yom al-Qiyamah. Na'am. Als Beispiel kann man da auch nennen, zum Beispiel, wie man Surah Maryam, das ist die 19. Surah im Koran, erkennen kann, sieht man, dass Fasten damals, also zu Zakaria a.s. Zeit, zu Maryam a.s. Zeit, dass es daraus bestand, dass sie nicht redeten. Heutzutage in der Scharia von Muhammad a.s. Wenn ist das Fasten, dass man nicht isst, trinkt von einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Zeit. Und damals war es, dass man nicht redet. Da war das Fastenbestand in diesem Punkt, ja, ne? Und wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin.